ist mithin bei so vielen Geistesgestörten nicht so sehr der Patient, als vielmehr die Fantasielosigkeit, Denkfaulheit und Unfähigkeit des nach dem gewohnten Schema diagnostizierenden Spezialisten viel häufiger, als die Laien wohl ahnen mögen, an vielen derartigen Krankheitsfällen schuldtragend, so wird manches psychiatrische Gutachten Menschen gegenüber, die sich irgendeiner geheimen Macht missliebig erwiesen, in völlig neuem Lichte erscheinen. Dass ebenso oft natürlich Zieh- und Bestechungskünste die gewünschten Diagnosen herbeiführen, ist bei der Unkontrollierbarkeit und Verantwortungslosigkeit gerade psychiatrischer Gutachten, deren seelische Motive sich ja jeder Entlarvung entziehen, leicht begreiflich. Die norddeutsche Ahnungslosigkeit in allen diesen Fragen erschuf nun auch ein derart rückständiges und allen Praktiken geheimer Mächte Tür und Tor öffnendes Irrenrechtsverfahren, dass der erstbeste Psychiater, der eine Festnahme und Überprüfung in einer Anstalt verfügt, rechtskräftig vorgehen kann. Der Erfolg ist natürlich in den meisten Fällen, wo ein völlig normaler derart in die Hände seiner Vergewaltiger wehrlos gegeben wird, dass die nun einsetzende, abermals unkontrollierbare Behandlung anstelle der Beule nun wirklich ein aufgrund innerer, schlau erzeugter Verletzung neu aufbrechendes Geschwür treten lässt. So verwandelt sich denn sehr oft erst in der Anstalt ein völlig normaler, weil auf furchtbare Erlebnisse mit Erregungserscheinungen normal reagierender Mensch in einen nunmehr wirklich seelisch schwer Erkrankten, da ja sehr begreifliche Versuche freizukommen, von unserem Verbrecherpsychiater als Tobsuchtsanfälle angesprochen und mit Zwangsjacke beantwortet, mit Sicherheit einen Geisteszustand herbeiführen müssen, der, wenn man den so präparierten nunmehr dem rechtschaffensten und kenntnisreichsten Psychiater der Welt gegenüberstellt, nun wirklich und wahrhaftig als Geistesgestörtheit angesprochen werden muss. Wie unsicher die Verhältnisse nach dieser Richtung hin in Norddeutschland sind, beweist der für derart problematische Fälle eigens ins Leben gerufene Irrenrechtsschutz in Berlin, der durch seinen verdienstvollen Vorstand Dr. Paul Elmer manch schweres psychiatrische Verbrechen mit hilfreichen und entschlossenen Eingreifen zu verhindern wusste. Auch der Verfasser dieser Schrift hatte sich anlässlich jener Versuche, ihn durch ein Irrenhaus von weiterer Tätigkeit abzuhalten, der Ratschläge des genannten Herrn zu erfreuen gewusst und dankt es nur seiner vorausahnenden Einsicht, dass Hilfe und Eingreifen dieses so segensreichen Vereines ihm zu Ehren nicht nötig waren. Was aber nützt einem fantasielosen und ungläubigen Leser gegenüber selbst der ausführlichste Bericht, wenn Voreingenommenheit, Misstrauen und die psychagogische Allgegenwart Zions dank der deutschen Beschwätzbarkeit immer wieder bewirken, dass den Berichten desjenigen, der von derartigen Erlebnissen herkommt, keinerlei Glauben geschenkt wird? Da kann nur eines nützen: die Vorführung eines Falles, wo in völlig analoger Weise das bekämpfte Zion die Ursache und der ausgesprochene Irrsinn die unmittelbar darauf folgende Wirkung waren. So stehe denn zur Vorbereitung für manche noch weit unglaubhaftere eigene Erlebnisse hier der Bericht eines englischen Offiziers, dessen Abenteuer sich insofern von denen des Verfassers unterscheiden, als dieser Zions Maßnahmen vorausahnend nun seinerseits die Gegenmaßnahmen vorauszutreffen wusste, indes der Engländer Freunde genug besaß, die ihn mit Hilfe seiner eisernen Zähigkeit des Charakters und der Seele befähigten, auch nachträglich noch die rettende Gegenmaßnahmen vorzunehmen. Theodor Fritsch bringt in seiner für das Judenproblem so unendlich wertvollen Zeitschrift »Der Hammer« in Nummer 450 vom 15. März 1921 folgenden Bericht eines englischen Offiziers über merkwürdige Vorgänge während des Krieges. Aus zuverlässiger Hand wird uns folgender Bericht, dessen Original an Lord Hythe gerichtet wurde, zugestellt. Im Frühjahr 1917 war ich als Oberleutnant beim Vorpostenstab des 18. AK an der Struma-Front, wohin ich gekommen war, als mich mein früherer Chef Sir Denison Rose, der Leiter des gesamten Nachrichtendienstes im Kriegsministerium, auf meine Bitte endlich zur Front hatte gehen lassen. Im Mai erhielt ich 14 Tage Urlaub, die ich in Rom verbringen wollte. Ich stieg dort im Grand Hotel ab, das als Stabsquartier der englischen Adria-Mission diente, deren Chef Lord Heiß der Sohn und Erbe Lord Brassays war. Bei meiner Ankunft fragte ich den Portier, ob Sachen für mich da wären. Ich erwartete Telegramme meiner Angehörigen, mit denen ich mich treffen wollte. Für mich wäre nichts da, wohl aber ein nur an das Hotel selber adressiertes Telegramm aus London, vielleicht wäre das für mich. Ich las: Ihr Telegramm erhalten, herzlichen Glückwunsch zu glänzendem Ergebnis. Ein weiteres Telegramm, mit De Haas unterschrieben, soeben von New York angekommen, lautete: Ihre Lage schilderndes Kabel erhalten, wir arbeiten durch Kopenhagen zusammen und erwarten englisches Einverständnis, in Alexandrien zu handeln. Brandeis kabelte gestern an Rothschild: Versichere Freunde, dass wir eure Pläne wirksam unterstützen. Gezeichnet Weisemann. Ich war ja nur wenig im höheren Nachrichtendienst verwendet gewesen, aber das war mir klar: Das vorliegende Telegramm, falls es kein Ulk war, war von höchster Wichtigkeit, von einer solchen Bedeutung, dass es mir unfasslich erschien, dass es überhaupt in offener Sprache abgeschickt worden war. Ich schrieb es ab und gab es dem Portier wieder. Was hatte der Verfasser des Buches »Anderer Leute Geld«, der Präsident der Zionistischen Gesellschaft Amerikas, der von Wilson dauernd zu Rate gezogene Finanzsachverständige und oberste Richter der Vereinigten Staaten, also was hatte diese jüdische große Kanone mit Rothschild bezüglich Kopenhagen und Alexandrien zu verhandeln? Ich wusste, dass gerade zu der Zeit die größten Juden in Kopenhagen versammelt waren und dass sie beschlossen hatten, dass Lenin und Feinen und Safarow nach Russland geschickt werden sollte, damit dort keine russische, sondern eine jüdische Revolution ausbrechen sollte. Ich überlegte mir das und ging am anderen Morgen zur englischen Botschaft und sprach mit unserem Botschafter Sir Renel Rod. Zuvor war ich beim Haupttelegrafenamt gewesen, wo ich erfahren hatte, dass das Telegramm für einen Herrn Z. bestimmt wäre, der auch im Grand Hotel wohnte. Dieser, ein typischer Jude, war mir schon am Abend aufgefallen. Ich hatte gehört, dass er dauernd bei unserem Botschafter aus- und einginge und ihn geradezu dirigierte. Der Botschafter verwies mich an den Militärattaché Oberst Lamp und den Nachrichtenoffizier Major Hutton. Von beiden erhielt ich nach meiner Meldung den Befehl, mich weiter nicht um die Sache zu kümmern, widrigenfalls ich sogleich vor ein Kriegsgericht käme und als Gemeiner an die italienische Front geschickt werden würde. Sehr beeindruckt drahtete ich sofort an Herrn Philipp Kerr, den Nachrichtenoffizier beim englischen Premierminister Lloyd George, der mir am 18. Mai 1917 zurückdrahtete: SSS 0691, habe Lord Heiß gebeten, Sie zu empfangen. Kerr.